gib's auf. Es ist sehr früh am Morgen. Die Straßen rein und leer. Ich gehe zum Bahnhof. Ich sehe auf die Turmuhr. Es ist schon viel später, als ich gedacht habe. Ich bekomme einen Schreck. Ich muss mich sehr beeilen. Aber jetzt bin ich unsicher. Wie komme ich zum Bahnhof? Ich kenne die Stadt noch nicht so gut. Zum Glück steht da ein Schutzmann. Ich laufe zu ihm und frage ihn nach dem Weg. Er lächelt und sagt: Von mir willst du den Weg wissen? Ja, sage ich. Denn allein kann ich ihn nicht finden. Gib's auf! Gib's auf! Sagt er und sieht weg. So wie Leute, die ihr Lachen nicht zeigen wollen.